1b 1 Wissen Sie, ich habe schon viel erlebt und im Laufe der Zeit gelernt, dass es die kleinen Dinge des Lebens sind, die wirklich glücklich machen. Oh, herrlich. 2 Es ist am schönsten, wenn man glückliche Momente mit anderen teilen kann. Einfach zusammen sein und Spaß haben. Ich fühle mich in meinem Freundeskreis besonders gut aufgehoben. 3. Ich bin glücklich, wenn ich mich in meinem Körper wohlfühle. Wenn ich trainiere, fühle ich mich fit und habe wieder die nötige Energie für den Alltag. Es sind bestimmt die Endorphine. 4. Man darf sich auch mal gehen lassen. Glück heißt für mich, dass ich das tun kann, worauf ich gerade Lust habe. Ich habe nie ein schlechtes Gewissen, schon gar nicht, wenn mir etwas schmeckt. 5. Ich möchte mich verwirklichen können und etwas machen, was mich erfüllt. Wenn ich im Beruf Anerkennung bekomme, macht mich das glücklich. 6. Wenn es den anderen gut geht, bin ich auch glücklich. Es ist ein unglaubliches Gefühl, Vater von 2 großartigen Kindern zu sein. Ein Leben ohne meine Partnerin möchte ich mir nicht vorstellen. 7. Allein mit einem Rucksack unterwegs zu sein und einfach Zeit für mich zu haben, ist das, was mich am allerglücklichsten macht. Wenn ich von Natur umgeben bin, geht's mir gut. 8. Es geht mir darum, finanziell abgesichert zu sein und mir leisten zu können, was ich mir wünsche. Ich brauche natürlich kein teures Auto, um mich gut zu fühlen, aber es gibt mir schon das Gefühl von Freiheit.